Der Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baek Do-san 2017 fand am 15. August im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang statt. Daran beteiligten sich der Vorsitzende des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVRK, Kim Yong-nam, der Vorsitzende des Koreanischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baek Do-san 2017 und seine Stellvertreter, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und die Werktätigen in der Stadt Pyongyang. Zugegen waren dabei die Ehrenvorsitzenden und die gemeinsamen Vorsitzenden des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baek Do-san 2017, die Delegationen, Delegierten und Persönlichkeiten verschiedener Kreise, der verschiedenen Länder und Regionen und der internationalen demokratischen Organisationen, die Mitglieder der diplomatischen Vertretungen verschiedener Länder in der DVRK, die ausländischen Gäste und die Auslandskoreaner, die sich in der DVRK aufhalten. Auf der Veranstaltung wurden ein Blumenkorb der Teilnehmer des 5. Internationalen Festivals zur Lobpreisung der großen Menschen von Baek Do-san für den Genossen Kim Jong-un und die Ehrenfahnen, Medaillen, Ehrentitel, Preise, Urkunden und Geschenke der Internationalen und der Regionalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baek Do-san 2017, der internationalen demokratischen Organisationen, Parteien, Organisationen und Institutionen sowie der Persönlichkeiten verschiedener Länder für Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il überreicht. Der Botschafter des asiatisch-pazifischen Raums des Vereins der Regierung der Stadt und Provinz, Peter Woods, gemeinsamer Vorsitzender des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baek Do-san 2017, hielt das Referat. Darin betonte er, dass im Oktober 2015 der Appell zur Veranstaltung eines großen internationalen Treffens zur Lobpreisung der großen Menschen von Baek Do-san veröffentlicht und seitdem in den 5 Kontinenten der Welt die Aktion für die Hochachtung vor den großen unvergleichlichen heiligen Männern und die Unterstützung der gerechten Sache des koreanischen Volkes aktiv entfaltet wurde. Er gab seiner Überzeugung Ausdruck, dass das diesmalige Festival zu einem bedeutsamen Anlass dafür wird, das starke Streben der progressiven Menschen und ihren festen Willen zur Lobpreisung der unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, ewige Sonne der Menschheit und zur Glorifizierung des 21. Jahrhunderts, zum großen Jahrhundert von Kim Jong-un vor aller Welt zu demonstrieren. Auf dem Kongress gab es Reden. Es wurde ein Brief der Teilnehmer des 5. Internationalen Festivals zur Lobpreisung der großen Menschen von Baek Do-san an den verehrten obersten Führer Kim Jong-un angenommen.